von diesem reichen Geschäft Hüter hier, die Schwester dieses Herrn Hüter, die hatte einen Juden geheiratet, aber die ganze Familie waren ja Halbjuden. Und dann wurden die auch untergebracht am Hafen, waren mehr so Zigeuner untergebracht in Baracken. Sacco Fazzetti nannten sie das. Und da wohnten die dann auch. Oder? Und ich weiß noch, dass unsere Mutter dann losmarschiert ist. Hatten die ein Kind, die hatten vier Kinder, das Jüngste war geboren und sie wollten gerne, dass unsere Mutter Patin wurde. Oder? Da ist sie auch hinmarschiert und dann weiß ich nur, die hat mit uns dann nicht groß darüber gesprochen, ich hörte nur, wie andere sie warnten und sagten, das kannst du nicht machen, bleib da weg. Aber unsere Mutter ist hingegangen und